Ihr hört Frammerts musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 98 mit Jaco Pastorius und Pirelli LaGrène, Little Howard Rice, Frankie Lyman and the Teenagers, Gary Mulligan, Marty Gross und Mark Peters, Gene McDaniels, George Barnes und Carl Kress, Duke Ellington und Johnny Hodges, Faye Adams, Leroy Washington, Georg Dubowski und Sebastian Reimann, Sam Shadman, Curtis Wayne, Jimmy Church und Tony Joe White. Like an old woodpecker, I'm gonna knock on your door. I'm gonna keep on knocking, I got to keep on knocking. I'm gonna keep on knocking till I get some more of your love. Like an old brown mule, I'm stubborn as can be. Like an old brown mule, I'm stubborn as can be. You got so much honey, it's hard to drive off the bees. Baby, I got to have me some of your honey. Thank you. Ein Lied von Tony Joe White aus dem Jahr 1969 war der erste reguläre Titel dieser Ausgabe von Framats Musikalisches Fundbüro und stammte von Tony Joe Whites zweiter LP. Mit dabei Mike Utley an der Orgel, der unter anderem bei Aretha Franklin und Kris Kristofferson bei Studio Sessions dabei war, und Schlagzeuger Sammy Creason, der einst in der Bill Black Combo bzw. eine Ausgabe dieser Band spielte. Bill Black war Elvis Presleys erster Bassist, aber es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Tony Joe White und Elvis, nämlich Poke Salad Annie, das auf der Debüt-LP von Tony Joe White war und das fester Bestandteil in Elvis Presleys Live-Programm wurde. Wie kann man von Tony Joe White und Elvis eine Überleitung zu Jaco Pastorius finden, die nicht konstruiert wirkt? Im Grunde relativ einfach. Der Bassist startete seine professionelle Karriere in der Band von Wayne Cochran, eine Showband, die so ziemlich alles von Country über Soul, Rock'n'Roll und Funk coverte. Im Grunde machte Elvis nichts anderes, nur eben viel besser als alle anderen. Pastorius erster Einfluss war der Bassist Jerry Jammet. Später wurde Jaco Pastorius dann aber der Fretless-Bassist und für seine Virtuosität auf dem buntlosen Precision-Bass bekannt. Von 1976 bis 1981 war er Mitglied bei Weather Report. Auf The Chicken spielt er zusammen mit dem damals 20-jährigen französischen Gitarristen Pirelli Lagrène, der im Laufe seiner Karriere wiederum mit beinahe genauso vielen Stars des Jazz arbeitete: Aldi Meola, John McLaughlin, Herbie Hancock, Elvin Jones und viele andere. Down the street, ooh baby. Lagrène war genau wie die letzten beiden Sänger jemand, der schon im zarten Kindes- und Teenageralter auf der Bühne war, während Little Howie Rice nur regionale Berühmtheit unter anderem mit Ackerbacker Soda Cracker Mitte der 60er Jahre erreichte, gelang Frankie Lyman and the Teenagers 1955-56 ein ganz früher Rock'n'Roll-Klassiker, Why Do Fools Fall in Love, im November 1955 aufgenommen, im Januar 1956 auf Platte erschienen. Ein musikalischer Schnitt. Im Gegensatz zum Alt- und Tenorsaxophon und sogar Sopransaxophon stand das größere und tiefere Baritonsaxophon immer etwas im Schatten dieser. Gary Mulligan war und ist wohl immer noch der bekannteste Vertreter dieses Instrumentes im Jazz. Wir hören ihn in einer etwas größeren Besetzung von 1960, unter anderem mit dabei Bob Brookmeyer an der Ventilposaune, Mel Lewis am Schlagzeug und Suit Sims am Tenorsaxophon, Out of This World. Thank you. Zwischen 1998 und 2005 nahmen die beiden Gitarristen Marty Gross, der Ältere, 1930 in Berlin geboren, und Mark Peters, der Jüngere, 1959 in Wales geboren, immer mal wieder ihre Duette auf. Akustik hieß, so der Titel der CD, gewidmet frühen Jazzgitarristen wie Carl Kress, Eddie Lang, Dick McDonough oder Carmen Mestren, die ja alle schon hier zu Gast waren. Die eine oder andere Stimmung, Gitarrenstimmung, jenseits der Standardstimmung, ist unter Garantie zu hören, denn sonst würden diese Instrumente zum Teil nicht so tief klingen. Und Carl Kress war ja für seine in Quinten gestimmte Gitarre bekannt. Wir hören jetzt Jubilee. '61 hatte der Jazz-Saxophonist, Trompeter und Sänger Eugene McDaniels gleich zwei goldene Schallplatten mit einer Musik, die ihm nicht unbedingt so sehr am Herzen lag, dass er sie weiterverfolgen wollte. Produzent war damals Snaff Garrett, der Popplatten mit Ex-Rockabilly-Musikern wie Johnny Burnett oder Buddy Knox produzierte. Bei Gene McDaniels, wie er als Pop-Soul-Sänger hieß, waren das 100 Pounds of Clay, das wir später auch noch in dieser Sendung hören werden, und Tower of Strength, das in den 60ern in Italien mal von Adriano Celentano in Italienisch auf Vinyl erschien. Wir hören jetzt aber erst einmal Eugene McDaniels, 1971 mit Sherry Stone. Wie erwähnt, Eugene und Gene McDaniels sind ein und derselbe Mensch, aber hatten künstlerisch doch recht viele Unterschiede. Musik I'm gonna love your daughters. Long as I'm sitting well and not raising hell, I won't be a martyr. In the twilight of my mind, I know I'm doing something wrong. The green and black elevators bringing me down to the basement on the 13th floor. Long as I have the clams, I don't give a damn about revolution. Mind, I know I'm doing something wrong. The green and black elevators bringing me down to the basement on the 13th floor. Long as I have my clams, I don't give a damn about my direction. Mind, I know I'm doing something wrong. The green and black elevators bringing me down to the basement on the 13th floor. Wir hören nun ein zweites Gitarrenduo. George Barnes und Carl Kress, die hatten 1964 eine ganze LP aufgenommen. George Barnes, ebenfalls ein Jazzpionier der Gitarre, den Mardi Gras bewunderte und den ich in meiner Aufzählung vergessen hatte zu erwähnen. Es folgt Sentimental Journey, die Erkennungsmelodie von Framats musikalisches Fundbüro, mal nicht von zwei Kontrabässen, sondern zwei Gitarren gespielt. Thank you. Altsaxophonist Johnny Hodges war seit 1928 Mitglied des Orchesters von Duke Ellington. In der ersten Hälfte der 50er Jahre hatte er mal eine kleine Auszeit von dem Duke genommen. 1958/59 gingen die beiden mit Harry Sweets Edison Trompete, Al Hall Bass, Joe Jones Drums und Les Spann Gitarre ins Studio. Daraus resultierten zwei LPs, Back to Back und Side by Side mit Ellington und Hodges als gleichberechtigte Bandleader. Ich habe von Side by Side die Duke Ellington Komposition Stompy Jones ausgesucht. Es folgt auf Duke Ellington zweimal Rhythm and Blues, auch aus den 50er Jahren. Zuerst die Sängerin Faye Adams, die drei Nummer 1 Hits in den Rhythm and Blues Hitparaden platzieren konnte, so in den Jahren 53, 54. Shake a Hand schaffte es sogar in die Top 30 der Pop-Hitparade und wurde unter anderem von Johnny Ray, Little Richard, Elvis Presley, Paul McCartney, Laverne Baker, Ike und Tina Turner oder Jackie Wilson interpretiert. Während man im Rhythm and Blues von Faye Adams die Jazz-Anklänge hört, stellen wir beim Swamp Blues aus Louisiana von Leroy Washington fest, dass Chinatown Girl die Big Bill Brunzi-Nummer Key to the Highway ist. Leroy Washington nahm meist als Studio-Gitarrist für Excello Records auf, hier hören wir ihn aber zur Abwechslung auch mal als Sänger. You can take it from one who knows. Love ain't nothing to play with. You can take it from one who knows. When you fall hard, it hurts you. That's how the story goes. I tell you, love ain't nothing to play with. Love will bring you down, make you feel so funny, and turn you all around. If you love somebody, tell them night and day. Don't you let nobody steal your love away. I tell you, love ain't nothing. Something wrong. Everybody got eyes, which I can't blame. Cause she's a real fine dame. She got me down with the fever, too hot that I can't stand. Well, goodbye, Chinatown. I've got to put you down. I've got to find a windy city to cool this fever down. Well, goodbye, Chinatown. I've got to put you down. I've got to find a windy city to cool this fever down. Für die nächsten beiden Aufnahmen verkleinert sich die Besetzung weitere Male. Dog Funk, ursprünglich eine Komposition des Newgrass-Mandolinisten David Grisman, kommt in der Besetzung Geige-Gitarre daher. Die Geige ist ja gar nicht so weit von der Mandoline entfernt, gleiche Stimmung, was bei der Geige durch das Streichen mit dem Bogen erreicht wird, nämlich lang anhaltende Töne erzeugen, wird auf der Mandoline durch ein schnelles Auf- und Abspielen mit dem Plektrum erzeugt. 2018 trafen sich der Geiger Sebastian Reimann und der Gitarrist Georg Dubowski und spielten unter anderem Dog Funk ein. Eine weitere Version kann man davon auch bei YouTube von einem Live-Auftritt von 2021 sehen. Einfach mal unter Dübo-Musik nachgucken, wer Lust und Zeit hat. Und wenn man dann schon auf YouTube ist, kann man den darauf folgenden Interpreten Sam Shatman bei dem Kanal Alan Lomax Archiv auch noch hören. Ich habe eine Live-Aufnahme aus der ersten Hälfte der 70er Jahre. She's My Baby, Sam Shatman, einer der Mississippi Sheiks, die in der ersten Hälfte der 30er Jahre von 1930 bis 1935 Plattenaufnahmen, unter anderem Sitting on the Top of the World. Doch nun Sam Shatman mit She's My Baby. Thank you. Texas better not do our piece on me. Country-Sänger Curtis Wayne mit Crazy Little Cupid, der schon Lieder für George Jones, Conway Twitty und George Strait geschrieben hatte und zwischen 1962 und 1972 circa ein Dutzend Singles für kleinere Plattenfirmen veröffentlichte. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Soul beschließt diese Sendung. Gene McDaniels mit 100 Pounds of Clay und Jimmy Church, der zusammen mit Bobby Hepp, dem Komponisten von Sunny, mal mit The Seniors für Excello Records aufgenommen hatte und mit der Johnny Otis Show gearbeitet hatte. Wir hören jetzt The Hurt, ein Mini-Hit im Northern Soul-Bereich in Großbritannien. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. He took 100 pounds of clay, and then he said, "Hey, listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing." Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman and a lots of loving for a man. Whoa, yes he did. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living, and I will thank him every day for every kiss you're giving. And I'll thank him every night for the arms that are holding me tight. And he did it all with just 100 pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him walking around and round, picking the clay up off the ground, doing just what he should do to make a living dream like you. He rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman and lots of loving for a man. Whoa, yes he did, with just 100 pounds of clay. People, let me tell you what he did. Since you were gone, I'm going crazy. There ain't nothing right, baby. I cannot stand the days, but oh, those lonely nights. I'm away. Since you were gone, nothing matters. The hood.